1. ICH Habels MIT Eigenen Organ Gesehen und MIT Meinen Ohren gehört, ICH Habes mir genauer eingeprägt. 2. Was er wisst, ist mir ebenfalls bekannt, ICH bin ich in dieser Hinsicht in keiner Weise unterlegen. 3. ICH mochte aber MIT DM allmächtigen sprechen und bin bereit, meinen Fall vor Gott zu verhandeln. 4. Denn er seid in Wahrheit verfälschte der Wahrheit und vertrete wörtloser Argumente. 5. Wenn er doch ganz schweigen würdet, konnte dies als your Weisheit angesehen werden. 6. Hort nun auf die Ruge, die ICH aussprech, und achtet auf die Vorwurf, die ICH aussehe. 7. Wollt er etwa im Namen Gottes unrecht sprechen und zu seinen ganz ten Lügen verbreiten? 8. Wollt er für in Partie ergreifen oder in seinem Namen argumentieren? 9. Würdest du gut ergehen, wenn er juk praft, oder versucht in zu torschen, why man menschen torscht? 10. A word juk sicherlich bestrafen, wenn insgeheim Partie ergreift. 11. Sein made stout word juk überwältigen und sein schrecken word juk befallen. 12. Your sprach sind wertlos wie Osher, und your Vertidigung ist so zerbrechlich wie Lemmauen. 13. Lass mich in Ruhe, damit ich sprechen kann, es mag geschehen, was auch immer will. 14. ICH bin bereit, mein Leben zu riskieren und mich größten Gefahren auszusetzen. 15. Selbst wenn mich toten sollte, word ICH in Erwarten, ICH mochte im Lediglich mein Verhalten offen darlegen. 16. Dies all ein wer schon mein Sieg, das kein Hüchler vor sein Angesicht treten darf. 17. Hort daher aufmerksam auf mein Wort, und lass mein Argumente zu ihren Ohren dringen. 18. See, ICH habe meinen Fall vorbereitet, ICH bin übersucht, das ICH recht bekommen word. 19. Wer konnte mir widersprechen? Denn wenn jemand es konnte, word ICH schweigen und sterben. 20. Nerswe dinch bitte ICH ditch, mir nicht anzutun, dann word ICH mehr nicht vor deinem Angesicht verbergen. 21. Sieh den Hand von mir zurück und lass deinen Schrecken mich nicht beunruhigen. 22. Dann ruf me, und ICH word dir antwort stehen, oder ICH word sprechen, und du erwidere mir. 23. Why will verge hen und sunden habe ICH began gen? Lass mich mein Übertretungen und mein Sundier kennen. 24. Warum verbergst du den Angesicht vor mir und betrachtest mich als deinen Feind? 25. Willst du ein vom Wind verweht's Blatt erschrecken und einen trockenen Horn verfolgen? 26. Dass du mir ein bitters Urteil verhangst und mich die Konsequenzen der Sünden meiner Jugend tragen last. 27. Dass du mein Fass in Fesseln legst, all mein Wedge überwachst und ein Grenz im mein Schreit siehst. 28. Und dieser Mensch sofort wie etwas, das von Wormen zerfressen word, oder wie ein Kleidung stuck, das von Motten beschädigt word.